buddy who said, listen, Pard, if you want to do some living, get a credit card. To meet the monthly payment may be mighty hard, but you'll do a lot of living on a credit card. Sis, boom, diddle, sis, boom, bob. Yeah, you can do a lot of living on a credit card. Well, I mailed my application blank, and what do you know? I received my magic ducat not so long ago. Tain't easy keeping track of all the things that you buy when the bird behind the counter is a real nice guy. Sis, boom, diddle, daddle, sis, boom, bob. You can do a lot of living on a credit card. I went window shopping yesterday, and did I goof? Bought a cute new compact car I had to park on the roof. Don't sell me one more item or my ceiling will crash, 'cause my attic's really loaded with my cashless trash. Sis, boom, diddle, daddle, sis, boom, bob. Yeah, you can do a lot of living on a credit card. Now my neighbors are complaining and my pal says, Pard, better get that locomotive out of your front yard. You're looking kind of worried, pal, and slippery as lard. Did you get that? Einen schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Sis, boom, diddle, daddle, sis, boom, bar. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Well, you can do a lot of living on a credit card. Um Kreditkarten geht's heute nur bedingt. Wir hören heute einen Vortrag von Gerhard Stapelfeld. Ich möchte die Sendung mal betiteln: Triumph in der Verheerung, die EU und der Euro. Man könnte auch titeln: Ideologie und Praxis des Neoliberalismus. Gerhard Stapelfeld hat seinen Vortrag im Mai 2011 in Aachen gehalten. Er hat ihn betitelt: Wir sind der Euro. Und er hat ihn gehalten anlässlich der Verleihung des Aachener Karlspreises an Jean-Claude Trichet, den damaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Also gute Unterhaltung in den nächsten 2 Stunden mit Gerhard Stapelfeld. Up in heaven there's no limit on your credit card. Credit card, credit card, credit card. Ich werde also sprechen über den Euro und die Beziehung des Euro zur Identität der Europäischen Union. Das ist ein relativ komplexes Thema und deshalb achte ich darauf, dass das, was ich hier vortrage, entsprechend strukturiert ist. Es klingt dann etwas formalisiert, aber das ist sicher ganz hilfreich fürs Zuhören. Ich würde also anfangen erstmal mit einigen einleitenden Bemerkungen zu diesem Zusammenhang zwischen Geld überhaupt und einer gesellschaftlichen Identität, die sich besonders in einer Krise geltend macht. Dann zweitens über die Herausbildung der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union. Und dann kann man daran sehen, warum dieses Projekt einmal eingeführt worden ist und wie sich dieses Projekt der Wirtschafts- und Währungsunion von den ursprünglichen Intentionen doch entfernt hat. Bei dieser Wirtschafts- und Währungsunion geht es, was die Wirtschaft betrifft, um das, was man gemeinhin mit dem Schlagwort oder der Theorie des Neoliberalismus bezeichnet und bei der Währungsunion um eine sogenannte monetaristische Ordnung. Und das werde ich drittens erklären, was man darunter zu verstehen hat. Diese beiden Ordnungsvorstellungen, Neoliberalismus und Monetarismus, sind in vieler Hinsicht identisch. Und wenn man in diesem dritten Punkt dann gewissermaßen die Logik dieser Identität auf wirtschaftlicher und auf monetärer Ebene hat, kann man sich angucken, wie diese Identität dann zwangsweise in der gegenwärtigen Krise durchgesetzt wird. Das wäre Punkt 4. Ich fange also an mit dem Zusammenhang zwischen Geld und einer gesellschaftlichen Identität, wie sie sich in einer Krise besonders darstellt. Der Ausgangspunkt ist ja die Verleihung des Aachener Karlspreises an Jean-Claude Trichet. Und das ist schon bemerkenswert deshalb, weil der Karlspreis eigentlich vergeben wird an Personen und vor fast 10 Jahren ja auch an den Euro selber, was ja irgendwie sehr erstaunlich ist. Dass man also den Fetischcharakter der Ware gewissermaßen, dass man die Beine verliehen hat. Und dieser Karlspreis wird ja für ein politisches Werk eigentlich vergeben, also die Verdienste um die Einigung Europas, was immer Einigung so heißen mag. Das zu vergeben an einen EZB-Präsidenten ist deshalb bemerkenswert, weil ein Zentralbankpräsident und die EZB ist ja ganz erheblich nach dem Modell der Deutschen Bundesbank gebaut, eigentlich als ein unpolitischer Beamter gilt und deshalb ist auch der Präsident der Deutschen Notenbank immer nicht durch die Regierung berufen und bestellt, sondern durch den Bundespräsidenten. Als unpolitischer Beamter und das Geld gilt entsprechend auch immer nach volkswirtschaftlicher Lehrmeinung als etwas, was mit Politik so überhaupt nichts, aber mit Sachnotwendigkeiten sehr viel zu tun hat. Also im deutsch-deutschen Einigungsvertrag zum Beispiel wird diese VWL-Lehrmeinung so wiederholt, dass gesagt wird, das Geld sei nichts anderes als Zahlungsmittel, Rechnungseinheit und Wertaufbewahrungsmittel. Und sonst gar nichts. Nun wird also ein Präsident, der eine solche scheinbar unpolitische Position erfüllt und ein scheinbar unpolitisches Medium regelt, mit einem politischen Preis, jedenfalls ist das ja die Idee, gewürdigt. Das Zitat von Angela Merkel aus Davos, und das hat sie so ähnlich auch wiederholt im Deutschen Bundestag, als es um die Portugal-Hilfe ging. Also der Hinweis darauf, dass der Euro nicht einfach nur ein Medium ist, ein Zahlungsmittel, also ein Instrument der Wirtschaft, sondern dass daran auch die europäische Integration hängt. Dieser Hinweis von Frau Merkel ist absolut zutreffend. Wenn man guckt in der Geschichte der Wirtschaftstheorie, welche Auffassungen es über das Geld gibt, dann gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen, die aber nicht willkürlich sind, sondern man kann dann immer sagen, diese oder jene Theorie des Geldes ist Ausdruck einer bestimmten historischen Wirtschaftsordnung. Also wenn man sagt, Geld ist Gold und Silber und hat seinen Wert aus dem Material selbst, hat man den Handelskapitalismus vom 16., 17. und 18. Jahrhundert. Wenn man das Geld zurückführt auf Arbeitswerte, hat man den Liberalkapitalismus und so weiter. Und wenn man das Geld zurückführt, zum Beispiel auf eine Parität zwischen dem US-Dollar und dem Golde, dann hat man den Staatsinterventionismus der New Deal-Politik nach 1933. Und wenn man sagt, das Geld drückt die Knappheit von Waren aus, dann hat man die gegenwärtige Auffassung über das Geld. Das heißt, das, was Geld ist, ist nie eine Aussage darüber, was es an sich ist, sondern das Geld ist immer der Ausdruck für eine ganz bestimmte gesellschaftliche Struktur, für eine ganz bestimmte ökonomische Struktur, und der Euro ist dies ebenso. In diesem Sinne ist dann die Würdigung eines EZB-Präsidenten mit dem Hinweis von Frau Merkel auf die kollektive Identität EU-Europas schon ganz treffend. Dann ist noch wichtig beim Gelde, dass man jedenfalls in den letzten 200 Jahren immer mit dem Geld die Auffassung verbindet, dass die sogenannte Marktwirtschaft oder Kapitalismus, je nachdem, wie dies formuliert wurde, immer der Ausdruck ist unbewusster gesellschaftlicher Verhältnisse. Also, dass dort ein Regelungsmechanismus über individuelle Art ist, für ein System, was niemand durchschaut. Klassischer Hinweis von Adam Smith, wahrscheinlich allen bekannt, von der Invisible Hand, die alles lenkt und keine Person tut es. Und die gegenwärtige Auffassung des neuen Liberalismus ist die, dass gesagt wird, Wirtschaft und Gesellschaft sind als Ganze so komplex, dass kein Mensch dies regeln kann mit Rationalität, sondern dass wir das Geld als eine überindividuelle, Zitat, Rechenmaschine haben, als ein Knappheitsmesser, und dieser so funktioniert, als würde es jemand rational tun, obwohl niemand dies rational tun kann, keine Person. In einer Wirtschaftskrise wird also eine solche gesellschaftliche Identität deshalb besonders manifest, weil eine Krise eigentlich nichts anderes ist als das Zerbrechen einer gesellschaftlichen Einheit. Also das, was vorher selbstverständlich funktioniert, wird in einer Krise in irgendeiner Form immer zwanghaft durchgeführt, bis es eventuell zu einer Veränderung der Identität und zu neuen Verhältnissen kommt. Deshalb ist die gegenwärtige Krise eine gute Möglichkeit, nochmal etwas über den Euro zu erfahren. Also außer, dass man sagt, ich habe es in der Tasche und wenn ich genug von diesem Geld habe, funktioniert die Wirtschaft jedenfalls aus meiner Perspektive ganz gut. Sondern, dass man in diesem Sinne diese Verhältnisse, die im Euro vorhanden sind, zu einer Aufklärung bringen kann. Was diese gegenwärtige Krise in dem Sinne schon leistet, ist, dass anders als Frau Merkel es sagt, die sagt, wir haben eine Schuldenkrise, aber keine Euro-Krise, bis ja offenbar doch eine Euro-Krise langsam wird. Also dass sich diese Interpretation eigentlich gar nicht mehr halten lässt. In dem Moment, wo man sagt, wir haben eine Schuldenkrise, haben wir eine Krise Griechenlands und Irlands und Portugals und Spaniens. Haben wir eine Euro-Krise, haben wir eine Krise der Europäischen Union. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das heißt, diese Bemerkung von Frau Merkel zielt schon darauf ab, dass diese Länder für die Krise selbst verantwortlich sind und jedenfalls in den Strukturen der Europäischen Union die Möglichkeiten einer solchen Krise gar nicht angelegt sind. Was in letzter Zeit im Übrigen bemerkenswert ist, ist, dass diese Europäische Union über die Euro-Krise ja einige Zerstrittenheit zeigt. Wir hatten vor ziemlich oder mehr als 30 Jahren schon einmal eine Währungskrise, ich werde gleich nochmal daran erinnern, in Europa. Und da drohte Mitte der 70er Jahre die Europäische Gemeinschaft schon einmal auseinanderzubrechen. Und im Moment zeigen sich außer der Euro-Krise ja eigentlich eine ganze Reihe weiterer Phänomene der Desintegration dieses EU-Europa, also vor allen Dingen die dänischen und andere Versuche, die innereuropäischen Grenzlinien wieder aufzurichten. Und dies mit einem Hinweis zu machen, den wir ja nicht nur aus Dänemark haben, sondern, also ich habe vorhin gehört, Herr Sarrazin war auch hier, wir auch in Deutschland haben, also mit außerordentlich xenophobischen oder rassistischen Entwicklungen hin zum Nationalismus. Und dass dadurch diese europäische Integration in dieser Hinsicht zum Beispiel ja auch angegriffen ist oder am Erodieren ist. Die Frage ist also, was dort erodiert, also welche Form der europäischen Einigung, der europäischen Integration, der europäischen Identität hier in eine Krise geraten ist, inwiefern diese Krise eine Euro-Krise ist oder warum man sagen kann, dass der Euro tatsächlich seit einigen Jahrzehnten die Darstellung einer europäischen Identität wäre. Zum zweiten Punkt, der Genese dieser Wirtschafts- und Währungsunion, das heißt also Genese von gemeinsamen Markt und gemeinsamer Währung und deren Struktur. Wenn man die Geschichte der europäischen Gemeinschaften und Europäischen Union sich anguckt, dann sieht man, dass diese europäische Integration immer eine Antwort auf Krisen gewesen ist, wenn man es sehr allgemein sagt. Die ursprüngliche Vergemeinschaftung der sechs Gründungsmitglieder der Europäischen Monetaren Union, Europäische Wirtschafts- und Europäische Atomgemeinschaft, ist ganz deutlich eine Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg und den Nationalsozialismus. Man muss sich einfach nur die Präambel angucken des Vertrages über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl von 1951-52 und sieht in der Präambel immer wiederholt, ganz redundant, dass dies Ganze der Sicherung des Weltfriedens gilt und insbesondere des Friedens in Europa. Und die Logik bei dieser ursprünglichen Identität ist dann die, dass die französische Initiative, die zur Vergemeinschaftung schließlich geführt hat, es gab auch eine US-amerikanische und eine britische, aber die französische ist es dann, die sich manifestiert hat im EGKS, also Montanunion-Vertrag und EWG. Die Interpretation ist die, dass die deutsche Schwerindustrie der Kern der deutschen Wirtschaftsmacht in Europa ist, die sich in militärischer Macht ausdrückt und dass es darauf ankäme, deshalb Deutschland zu vergemeinschaften, weil es ja keine Vision wäre, Deutschland in einen Agrarstaat zu verwandeln, was kurz in der US-Administration überlegt worden ist. Und dass Deutschland, je mehr es vergemeinschaftet wird, desto stärker auch Souveränitätsrechte zurückerhält. Da hat man also die Idee des ewigen Friedens von Immanuel Kant, der hier durch die Gemeinschaft realisiert werden soll. Und zwar auf französisches Drängen insbesondere auf eine unpolitische Weise. Nämlich indem, so steht es auch im Vertrag über die Montanunion in der Präambel, sachliche Abhängigkeiten geschaffen werden, also keine politische Konstitution der Vereinigten Staaten von Europa durch eine gemeinsame Verfassung, sondern sachliche ökonomische Abhängigkeiten, die dazu führen, dass es sich am Ende für niemanden lohnt, hier einen Krieg zu beginnen, insbesondere für Deutschland nicht. Dann gibt es eine zweite Krise, auf die die Gemeinschaft antwortet, und das ist die Weltwirtschaftskrise. Die kann man benennen mit den Daten 1971-73, als das Bretton Woods-Abkommen, das Weltwährungssystem nach Bretton Woods, zusammengebrochen ist, und mit den Rezessionen von 1975 und 81. Und da hat die Europäische Gemeinschaft zunächst darauf reagiert mit einer Krise, die drohte fast zu zerfallen. Und dann sind zwei Initiativen in Gang gekommen, die zur heutigen Wirtschafts- und Währungsunion führen, nämlich die Perspektive auf einen gemeinsamen Wettbewerbsmarkt, neoliberal, und eine gemeinsame Währung, die dem entspricht, Monetarismus. Und dann gibt es eine dritte Krise, auf die die Gemeinschaft auch geantwortet hat mit demselben Instrument, nämlich die Krise des Staatssozialismus um 1990. Der Versuch, durch neoliberale und monetaristische Maßnahmen eine Transformation zu erreichen. Wenn man das zusammennimmt, kann man sagen, die Europäische Gemeinschaft hat auf diese drei Krisen geantwortet: Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, Weltwirtschaftskrise Mitte der 70er Jahre, Zusammenbruchskrise in Mittel- und Osteuropa, und jedenfalls auf die letzten beiden Krisen geantwortet mit dem Versuch, einen gemeinsamen Markt mit gemeinsamer Währung Wettbewerb und eine monetaristische Währungsstruktur in die Wege zu leiten. Was die Krise Mitte der 70er Jahre betrifft, ist es sehr wichtig, sich darüber zu verständigen, um zu begreifen, was das Besondere am gemeinsamen Wettbewerbsmarkt und am Euro ist. Was um 1971/73 und die nachfolgenden Jahre zusammengebrochen ist, ist zunächst mal etwas scheinbar wenig Bemerkenswertes, was Zeitgenossen damals auch gar nicht richtig registriert haben. Also das sogenannte Bretton Woods-Abkommen brach zusammen. Und der Kern dieses Abkommens ist der Kern der amerikanischen New Deal-Politik als Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise um 1930. Und zwar hat die US-Administration damals auf die Krise mit verschiedenen binnenwirtschaftlichen Maßnahmen reagiert, nämlich defizitäre Finanzierung, also schuldenfinanzierter Ausbau vor allen Dingen des Sozialstaates und Stützung der Gewerkschaften, um die Nachfrage zu steigern und über einen gesteigerten Konsum den scheinbaren Unterkonsum, die Unterkonsumptionskrise, wie Keynes das bezeichnet hat, zu überwinden. Und außenwirtschaftlich hat man den Dollar in eine Parität zum Gold gebracht, die 1934 eine Abwertung war. Eine Unze Gold, 32,125 Gramm Gold, gleich 35 US-Dollar. Dann gab es eine zweite Reaktion der New Deal-Politik, nämlich, dass ein internationaler Freihandel zugunsten der Vereinigten Staaten institutionalisiert ist auf der Grundlage von zwei Prinzipien, Maßbegünstigung und Reziprozität, das interessiert uns hier jetzt nicht so sehr. Und das dritte ist die Auslandshilfe, das kennt man in Deutschland unter anderem als Marshallplan. Und diese drei außenwirtschaftlichen Elemente sind dann eingegangen in das Bretton Woods-Abkommen von 1944, die diese drei Maßnahmen institutionalisiert hat, sodass für das Währungssystem der Internationale Währungsfonds, für die Auslandshilfe die Weltbank und für den relativen Freihandel das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen GATT eingeführt wurde. Das ist der Ausgangspunkt und das ist um 1973 in die Krise geraten, weil sich diese defizitäre Finanzierung des Massenkonsums nicht mehr halten ließ. Das heißt, die Vereinigten Staaten sind in eine tiefe Krise der Staatsfinanzen geraten, konnten die Gold-Dollar-Parität nicht mehr aufrechterhalten und das zweite Element des Bretton Woods-Abkommens ist danach auch liquidiert worden, die von den Zentralbanken zu verteidigenden festen Wechselkurse zwischen dem US-Dollar und den Mitgliedswährungen. dieses System ist dann um 1971, 1973, wie gesagt, auseinandergebrochen mit der festen Parität des US-Dollar zum Gold und der Mitgliedswährung zum US-Dollar. Und das ist ein System einer staatlich nicht vollständig gelenkten, aber gesteuerten Ökonomie, weil über die Weltwährung sich entscheidet, welche Nation, welche Währung, welchen Anteil am Weltkonsum hat und an der Weltproduktion, zu welchem Preis man etwas kauft oder verkauft. Und wenn die Zentralbanken und der Internationale Währungsfonds dies Verhältnis administrativ steuern und eben die Märkte, die sogenannten Märkte nur relativ, dann ist das ein starker Eingriff des Staates in diese internationalen Währungen. Weil dies zusammengebrochen ist, ergab sich um 1975 der Zwang zu einer neuen Ordnung. Und die beiden Vordenker des sogenannten Neoliberalismus und Monetarismus haben deshalb um diese Zeit ihre Nobelpreise, also die Preise der schwedischen Reichsbank in Erinnerung an Alfred Nobel erhalten. Friedrich August von Hayek, der Vordenker des Wettbewerbsmarktes 1974, und Milton Friedman, der Vordenker einer monetaristischen Währungsordnung, die sich auf den Markt bezieht und nicht auf staatliche Steuerung, 1976. Das war also absolut treffend, diese Nobelpreisverleihung vollkommen auf der Höhe der Zeit. Was Neoliberalismus dann heißt, zunächst mal im Vorgriff, ist, dass der Staat nicht wie im amerikanischen New Deal-System, nicht wie in England oder Frankreich, in die Wirtschaft doch ganz erheblich eingreift, zwar nicht so weit wie John Maynard Keynes, der theoretische Exponent, dies gefordert hat mit einer weitgehenden Verstaatlichung der Investitionen, soweit ist es kaum irgendwo gekommen, aber dass dieser staatliche Eingriff reduziert wird. Und das kennen wir heute unter dem Stichwort Deregulierung. Deregulierung heißt eigentlich nur Überwindung einer staatlichen, keynesianischen Steuerung der Wirtschaft und Herstellung von Wettbewerb. Das Zweite ist, dass diese Herstellung von Wettbewerb ja nicht bedeutet, dass sich der Wettbewerb irgendwie automatisch selber durchgesetzt hat, sondern dass es administrativ so gemacht wurde. Weshalb die Vordenker des Neoliberalismus und die deutsche Variante ist dann der sogenannte Ordoliberalismus aus Freiburg immer sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass der Wettbewerb eine künstliche Veranstaltung ist, die dazu führt, dass die Märkte sich so regulieren, als ob Wettbewerb selbstständig herrschte. Dabei ist es eine staatlich begründete Veranstaltung. Also es wird staatlich hergestellt und muss staatlich durch Zwang garantiert werden. Eine Wettbewerbsordnung ist unverzichtbar. Und Monetarismus heißt in Ergänzung zu diesem Wettbewerb, dass man eine Geldordnung hat, wo die Währung und ihre Paritäten sich herstellen auf Märkten und nicht durch Zentralbanken, die eventuell auch noch unter der Vorherrschaft von Wirtschafts- und Finanzministerien stehen, sondern wo dies auf den Märkten gemacht wird und man ein System sogenannter flexibler Wechselkurse hat, die sich täglich einfach ändern können. Dann ist dieser Monetarismus nur das Spiegelbild des Neoliberalismus. Wenn der Neoliberalismus sagt, wir deregulieren, dann ist nicht gemeint, dass alle staatliche Aktion außer Kraft gesetzt wird, sondern nur das, was vorher keynesianisch, New Deal oder wie auch immer genannt, Planification in Frankreich, also alle diese staatlichen Interventionen reduziert werden, aber keineswegs alle staatliche Tätigkeit. Das heißt, es geht hier um zwei Reduktionen bei Deregulierung in der Hauptsache. Und dagegen richten sich auch die Vertreter, ich nenne jetzt mal wieder Hayek und Friedman, ausdrücklich. Das eine ist der Sozialstaat, der vor dem dazu aufgebaut wurde, die Nachfrage, den Konsum zu steigern. Und das andere sind die Gewerkschaften, die möglichst abzuschaffen sind, weil sie Monopole auf dem Arbeitsmarkt haben, wo dann kein Wettbewerb herrscht. Und wenn der Neoliberalismus dies fordert, dann sagt der Monetarismus, und damit soll verboten werden, das Anzeichen der staatlichen Steuerung, die defizitäre Finanzierung. Die Staatshaushalte sollen ausgeglichen werden und der öffentliche Schuldenstand soll möglichst vollständig eliminiert werden. Das heißt, der Ausgleich der Staatshaushalte ist nur die andere Forderung zur neoliberalen Forderung, der Wettbewerb auf den Märkten soll herrschen und nicht der Staat soll eingreifen in Form des Sozial- und Gewerkschaftsstaates. Insofern hat man einen gemeinsamen Wettbewerbsmarkt und eine Währungsordnung, die sich beide auf Deregulierung richten. Das eine im Bereich von Kapital, Dienstleistungs-, Warenverkehr, das andere im Bereich der Währung. Und beide zielen auf die Eliminierung, wie gesagt, nicht jeder staatlichen Tätigkeit, sondern nur der sozialstaatlichen und die Gewerkschaften unterstützenden Tätigkeit, defizitär finanziert. Aber es ist der Kern des Problems. In den USA wurde um 1933 mit der Administration des Präsidenten Roosevelt unterstützt, theoretisch belehrt durch John Maynard Keynes aus Großbritannien, die Interpretation vorherrschend, die Krise um 1930 hätte vor allen Dingen ihren Ursprung in einem zu geringen Konsum. Und man müsste den Konsum steigern, und zwar durch sozialstaatliche Maßnahmen, und man müsste den Konsum steigern, indem man die gewerkschaftliche Organisation der abhängig Beschäftigten steigert, damit sie höhere Löhne fordern können. Wenn das ganze System zusammenbricht, ist logischerweise die Dogmatik, die das Ganze zum Erlöschen bringen möchte, gegen den Sozialstaat und gegen die Gewerkschaften gerichtet und interpretiert dann jede Krise als Eingriff des Sozialstaates und als Eingriff zu starker Gewerkschaften auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, für den Neoliberalismus und Monetarismus sind die eigentlichen Krisenverursacher der Sozialstaat und die Gewerkschaften, und man muss beides eliminieren. Und wenn man es zuspitzen will, kann man sagen, wogegen sich das Ganze richtet, ist jede Form gesellschaftlicher Solidarität. Also sei es gewerkschaftliche Art, sei es sozialstaatliche Art, das ist ja auch eine Errungenschaft unter anderem der Arbeiterbewegung. Also alles dies soll reduziert werden und es soll der Markt herrschen. Und wie gesagt, das heißt keineswegs, dass jetzt jeder Staat eliminiert wird. Man hat vor ein, zwei Jahren im Spiegel und in der Zeit getitelt, wir bekämen den Staatskapitalismus wieder, nichts falscher als das. Also als Abkehr vom Neoliberalismus, weil der Neoliberalismus nicht nur sagt, wir greifen in diese oder jene Krise ein, sondern wir begründen gewissermaßen durch staatliche Regelsetzung das ökonomische System insgesamt. Und dadurch ist dieser neoliberale Staat, der Deregulierung allüberall fordert, der Staat, der das Ganze paradoxerweise reguliert. Da ohne würde es gar nicht gehen. Man kann sich das gut so vorstellen, wir leben seit mehr als 100 Jahren in einem Zeitalter, wo es den Konkurrenzkapitalismus aufgrund von Kapitalkonzentration gar nicht geben kann. Und wenn man auf jede Art von staatlicher Wettbewerbsregulierung verzichten würde, dann hätten wir das, was Herr Lenin nicht umtreffend und zusammenfassend mal Monopolkapitalismus genannt hat. Also die Brandt-Kommission und die Weltbank waren sich ganz einig. Ungefähr 35% des Welthandels ist konzerninterner Handel und da gibt es gar keinen Wettbewerb. Und in manchen Wirtschaftsbereichen haben wir ja hierzulande auch keine Wettbewerbsverhältnisse, sondern nur Pseudo-Wettbewerb. Also es soll so funktionieren, als herrschte Wettbewerb, aber der Wettbewerb ist eine künstliche, das heißt administrative Veranstaltung. In diesem Sinne ist dies zusammengebrochen und eine solche Marktvorstellung nach 1975 langsam in die Wege gekommen. Und dann ist etwas Zweites nach 1975 nötig geworden, eine Gemeinschaftswährung. Als die Gemeinschaften sich zuerst gegründet haben, 1951-52, konnte man sagen, wir schaffen einen gemeinsamen Markt, zuerst für Kohle, Schrott und so weiter und nachher für alles Mögliche. Und man konnte einen gemeinsamen Markt machen und ein gemeinsamer Markt funktioniert nur, wenn man eine gemeinsame Währung irgendwie hat. Sonst kann man Preise gar nicht vergleichen. Nun hatte man in den 50er, 60er Jahren bis 1973 diese Gemeinschaftswährung, nicht als europäische Währung, aber alle europäischen Währungen waren bei Bretton Woods Mitglied, hatten ihre feste Parität zum Dollar, der hatte seine feste Parität zum Gold und damit hatte man im Gold-Dollar gewissermaßen eine Gemeinschaftswährung. Jetzt ist 1973 der Gold-Dollar als Gemeinschaftswährung entfallen und nun brauchte man eine Gemeinschaftswährung. Und es gab dann verschiedene Anläufe, eine solche Gemeinschaftswährung doch herzustellen. Und das sind die folgenden. 1970, im Vorwege dieser tiefen Krise, die wirklich einen Bruch kennzeichnet vom staatlich gesteuerten Kapitalismus zu dem, was Milton Friedman einen Wettbewerbskapitalismus nennt. Also um 1970 gab es vom luxemburgischen Ministerpräsidenten Werner geleitet eine EG-Kommission, die überlegt hat, in drei Stufen bis 1980 eine Gemeinschaftswährung zu machen. Das ist aus einem relativ schlichten Grunde gescheitert, nämlich weil man diese festen Paritäten zwischen Währungen versucht hat, ohne den Dollar zu machen. Das kann man ja machen. Man kann ja sagen, so, ich setze die D-Mark in eine feste Parität zum Franc, zum Gulden und so weiter. Und dann hat man etwas lernen müssen. Das Ganze hat höchstens ein Jahr gedauert und ist dann zu Grabe getragen worden, weil sich die Währungsparität nur stabilisieren lassen, hat man damals gelernt, das sollte man heute vielleicht auch mal überlegen, nur stabilisieren lassen, wenn die wirtschaftliche Entwicklung absolut harmonisch ist zwischen allen Mitgliedstaaten. Das heißt, wenn ein Land eine bessere Wirtschaftsentwicklung hat und eine andere eine schlechtere, hat man bis dahin immer gesagt, die schlechtere werten wir halt ab. Hat man einen Euro, überall kann man das nicht mehr machen. Und da bleibt eigentlich nur noch eins, das konnte man damals schon sehen, wenn man eine Gemeinschaftswährung hätte und kann nicht mehr abwerten, das heißt kollektiv, sagen wir mal, auch bezogen auf den heutigen Teil, die Kaufkraft aller griechischen Bürgerinnen und Bürger durch Abwertung einer Drachme dann beschränken, dann bleibt nur noch eins, unmittelbar Lohn- und Gehaltskürzung zu machen. Kürzung des Sozialstaates, man muss dann unmittelbar an diese Kaufkraft ran. Diese Erfahrung hat man dann mit dem zweiten Projekt gemacht, das dann in den Euro auch mündet. Und zwar mit dem Projekt von 1979, die Korbwährung EQ, die ist über verschiedene Ebenen in eine bestimmte Parität mal zum Dollar gesetzt worden. Und dann hat man gesagt, und in diese Währung gehen nach Wirtschaftskraft der damaligen EG-Mitgliedstaaten alle Währungen bis mit einem bestimmten Prozentsatz ein. Diesen Prozentsatz haben wir heute noch, weshalb die Bundesrepublik an allen möglichen Euro-Rettungsfonds mit 27% beteiligt ist. Damals waren es 33%. Also den EQ als so eine künstliche Korbwährung. Und wer sich mit dem Internationalen Währungsfonds beschäftigt, wird das in eine Analogie setzen zu den Sonderziehungsrechten des Internationalen Währungsfonds. Das ist eine ähnliche Korbwährung, die ist zur gleichen Zeit für die Weltwirtschaft geschaffen worden. Und dann gab es eine zweite Institution. Der EQ ist für heute nicht so relevant, aber das war das europäische Währungssystem EWS. 1979 eingeführt und das EWS hat darauf beruht, dass man gewissermaßen Bretton Woods auf europäisch machen wollte. Musik. setzen alle Währungen, die an diesem System teilnehmen, und das waren nie alle, bis zum Schluss hat sich das kaum geändert, nie alle EG-Währungen, aber es haben einige Nicht-EG-Währungen daran freiwillig teilgenommen. Also wir setzen alle Währungen in eine feste Parität gegeneinander und versuchen, dies zu verteidigen auf den Devisenmärkten. Und wenn auf den Märkten dauerhaft eine Währung zu diesem Kurs nicht zu halten ist, durch Zentralbankintervention, das heißt durch Kauf und Verkauf von Währungen, dann wird auf- oder abgewertet. Und dann konnte man wieder dasselbe lernen, eine Währung ist der Ausdruck einer zugrunde liegenden Nationalökonomie. Zwischen 1979 und 1995 mussten innerhalb dieses europäischen Währungssystems 20 Anpassungen, das heißt Ab- oder Aufwertung, vorgenommen werden. Das heißt, man hat innerhalb eines Zeitraums von 16 Jahren so viele Veränderungen, relative Abweichungen der Wirtschaftsentwicklung gehabt, dass diese Stabilität der Währungsbeziehungen sich nicht halten ließ. Das ist etwas, was wir heute nicht mehr haben. Man kann ja nicht mehr auf- und abwerten. Und dieses Währungssystem ist dann übergegangen in das Euro-Projekt. Noch dazu sagen, das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig, um zu sagen, wenn zukünftige EU-Mitglieder in den Euro-Club wollen und dieses Währungssystem 2 mitmachen, dann heißt es eine Anforderung, sie sollen das stabil mitmachen. Und was stabil heißt, hat man zuerst gesagt, Abweichung nach oben und unten plus minus 2¼%. Dann brach das immer weiter auseinander, Auf- und Abwertung und so weiter. Dann hat man gesagt, damit wir nicht immer auf- und abwerten müssen, dürfen die schon innerhalb einer Schwankungsbreite von plus minus 5% schwanken. Hat aber auch nicht gereicht. Also heute gilt seit Großbritannien in den 90er Jahren und der Krise des Pfund plus minus 15%. Und wenn sich plus minus 15% nicht halten lässt, dann muss auf- oder abgewertet werden. Also so. Nun ist aus diesem EWS das Projekt der Gemeinschaftswährung hervorgegangen und verankert ist das im Maastricht-Vertrag von 1992-93. Das ist, wenn Sie Interesse haben, das nachzulesen, für alle, die nicht Juristen sind, schwere Kost, aber ökonomisch außerordentlich relevant. Also schwere Kost deshalb, weil es einfach Vertragsparagraphen sind. Herr Walter Hallstein, der erste Präsident der EG-Kommission, hat mal gesagt, die EG ist nichts anderes als ein Phänomen des Rechts. Und so sieht das auch aus. Wenig schwungvolle Vertragsbestimmung. Also juristisch, ökonomisch, es ist ein trockener Kram, auf Deutsch gesagt. Aber dahinter steckt ein gesellschaftliches Modell, das ich eben schon angedeutet habe, wenn man es im Gegenzug sieht gegen den Staatsinterventionismus, der vorher war, also Abbau von Gewerkschaftsrechten, Abbau von Sozialstaat und so weiter, das betrifft ja nun beinahe jeden. Der Vertrag von Maastricht von 1992-93 hat also dieses EWS überführen wollen in eine Gemeinschaftswährung, die man später Euro genannt hat. Und zwar in 3 Stufen zu 4 Jahren. Und zwar hat man gesagt, auf der ersten Stufe rückwirkend beginnen mit dem 1. Juli 1990, also derselbe Tag der deutsch-deutschen Währungsunion, soll einiges eingeführt werden, eine Konvergenz der Wirtschafts- und Währungspolitik und vor allen Dingen, was ganz bemerkenswert ist, eine Angleichung der Lohnstückkosten in Europa. Das ist eine höchst bedrohliche Geschichte für jeden, der abhängig beschäftigt ist, weil dies besagt, dass Löhne nur noch steigen sollen oder fallen sollen in Abhängigkeit von der Entwicklung der Arbeitsproduktivität. Das hat die Bundeskanzlerin ja jetzt suffisant gegenüber den südeuropäischen Krisenländern nochmal wiederholt. Das steht aber eigentlich auch im Maastricht-Vertrag schon so drin. Auf der zweiten Stufe sollten die europäischen Notenbanken von den jeweiligen politischen Administrationen unabhängig werden. Und dann sollte auch noch etwas gemacht werden, was für heute auch ganz interessant ist, weil es auch im Lissabon-Vertrag, der geltenden Vertragsvariante, steht. Es dürfte sich kein Mitgliedstaat, keine regionale Regierung, keine Gemeindeverwaltung mehr bei der Zentralbank verschulden, sondern müsste dies auf dem Markt machen. Das heißt auf dem Finanzmarkt, das heißt abhängig werden von Geldgebern, das heißt von Geschäftsbanken und nicht mehr von einer Notenbank, was ein unendlicher Unterschied ist, weil die Notenbank im Unterschied zur Geschäftsbank nur das Ziel hat, die Währung zu stabilisieren, aber ihr Ziel ist es nicht, Gewinne zu machen. Bei den Geschäftsbanken ist das das einzige Ziel. Der Übergang zur dritten Stufe nach dem Maastricht-Vertrag ist dann definiert worden durch die sogenannten Konvergenzkriterien, die wir nur alle auswendig können. Vor allen Dingen die Bestimmung, die öffentliche jährliche Neuverschuldung soll nicht über 3% des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen steigen und der öffentliche Schuldenstand soll 60% des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen nicht übersteigen. Und was noch wichtig ist, und das ist ein Punkt, der ist meistens, geht so verloren, alle Staaten, die den Euro bekommen, sollen an diesem europäischen Währungssystem mit den fixen Paritäten mindestens 2 Jahre ohne Probleme teilgenommen haben. Das heißt, es sollen nur Staaten den Euro bekommen, deren Währung deshalb stabil ist gegenüber anderen Währungen, weil sie im Gleichklang des wirtschaftlichen Fortschritts stehen. Das heißt, dies war der Hinweis darauf, dass jetzt nicht mehr die Staaten über Währungsmanipulationen in die Wirtschaft eingreifen, sondern dass dies die Märkte selbst tun. Also die Freisetzung von Währung und es soll jetzt stabil sein, ohne Zentralbank-Eingriffe. Dann haben am 1. Januar 2002 12 Länder den Euro bekommen. Und wenn man guckt, ob diese Länder alle die Stabilitätskriterien, die Konvergenzkriterien eingehalten haben, müsste man wohl strikt sagen, Luxemburg. 11 andere eher nicht. Also um mal das Beispiel Deutschland zu nennen, die Deutschen hatten die deutsch-deutsche Einheit und die Kosten der deutschen Einheit in einen sogenannten Schattenhaushalt verlagert. Hätte man den in den offiziellen Haushalt gebracht, hätten die Deutschen das Konvergenzkriterium 60% öffentlicher Schuldenstand locker gerissen. Und so haben es alle Länder gemacht. Italien, erinnere ich mich, ist in den Euroclub aufgenommen worden mit dem schönen Argument, in den letzten 2 Jahren sei die öffentliche Gesamtschuld nicht bei 60% des BIP gelegen, sondern hätte sich verbessert von 129%, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, auf 126%. Das war eine wunderbare Entwicklung und ließe sehr hoffen. Bei Belgien war das Problem recht ähnlich und so haben alle Länder, die schließlich den Euro bekommen haben und keineswegs nur Griechenland, Statistiktricks und buchhalterische Tricks angewandt, um am Ende zu sagen, wir haben es erreicht oder wir sind auf einem guten Wege. In diesem Sinne ist das die Ordnung. Das heißt, man hat dann am 01.01.2002 einen gemeinsamen Markt, 1993 gegründet, Wettbewerb, freier Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital, Personen. Der Staat greift da nicht ein und das zeigt sich an der Währungsordnung. Er darf sich nicht übermäßig neu verschulden und baut seinen Gesamtschuldenstand entsprechend den Kriterien ab. Das eine wie das andere läuft auf Deregulierung hinaus. Im sinkenden öffentlichen Schuldenstand, in der Geringfügigkeit der öffentlichen Neuverschuldung steckt der Staat, greift da nicht mehr ein. Und deshalb ist das die andere Bestimmung spiegelbildlich zur Bestimmung, wir haben auf den Märkten Wettbewerb. Und dann immer müssen Sie im Hinterkopf haben, administrativ wird das alles geregelt. Der Wettbewerb ist eine administrative Veranstaltung und deshalb die Währung auch. Diese Vorstellung eines Wettbewerbsmarktes mit stabiler Währung, wo die Staaten ihre vor dem praktizierten Interventionen durch Deregulierung abgebaut und den Wettbewerb und die Währung dann stabil halten, weil sie die Märkte überhaupt als Wettbewerbsmärkte konstituieren, gründet sich, wie gesagt, auf die Vorstellung des Neoliberalismus vom Wettbewerb und des Monetarismus von einer stabilen Währung. Bevor ich das in einzelnen Punkten vorstelle, worin die Logik liegt, es gibt einen kleinen Text von Herrn Hayek, 1968 hatte er einen Vortrag gehalten vom Kieler Weltwirtschaftsinstitut, der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren. Und da beschreibt er, was ein Wettbewerb ist, an und für sich und überhaupt auf dem Fußballfeld ist sein Modell und deshalb auch in der Ökonomie. Und da sagt er, also ein Wettbewerb ist ein Leistungsvergleich. Es sind da mindestens 2 Personen daran beteiligt, die etwas leisten und dieses vergleichen. Das können natürliche oder juristische Personen sein und sie kämpfen jetzt um ein Gut. Und das Gut ist knapp, weil sie es nicht beide bekommen können. Nur einer bekommt es. Einer gewinnt, der andere verliert. Es gibt Sieger und Verlierer. Es gibt keinen Kompromiss und keine Verständigung. Thank you. dann braucht man einen Vergleichsmaßstab, das heißt in irgendeiner Form eine Regel. Also Herr Hayek hat das ganz oft so vorgetragen, das sei wie beim Fußball. Also wir wissen, dass es eine Abseitsregel ist, oder wir wissen, wann es ein Foul ist und ähnliches, aber alle Regeln sagen nicht, dass dauernd Bayern München gewinnt. Nicht? Es gibt allgemeine Regeln, da haben sich alle dran zu halten, aber wer der Sieger ist, wird nicht vorherbestimmt. Sie haben sich aber an diese Regel zu halten und es muss nur einen Schiedsrichter geben, Friedman nennt ihn den Spielleiter. Im Sport ebenso wie in der Wirtschaft. Das Ganze ist dann ein System der Freiheit, weil unter den Bedingungen dieser Wettbewerbsregeln jeder sich überlegen kann, wie er gewinnen möchte und niemand schreibt ihm sein Verhalten vor. Daran sind alle frei. Dann gewinnt aber am Ende der, der sich den Umständen am besten anpasst und sie am besten ausnutzt. Also es ist eine Freiheit, individualistisch, jeder hat eine, aber diese Freiheit geht anders als die Menschenrechtserklärung der Französischen Revolution nicht mit Gleichheit, sondern mit Ungleichheit zusammen. Denn einmal ist das erstrebte Gut ungleich, nicht jeder bekommt es, und zweitens, wer es bekommt, siegt und der andere verliert. Sieger, Verlierer hat mit Gleichheit auch wenig zu tun. Und deshalb sagt Hayek, wird ein Wettbewerb überall dort ausgetragen, wo es ein Problem gibt, das so komplex ist, dass es niemand durchschauen und steuern kann. Und daraus ergeben sich folgende sogenannte Glaubensartikel, die werden auch von diesen Theorien so benannt. Eine der neuesten Theorien, in denen die alte Einsicht von der Differenz zwischen Glauben und Wissen erledigt ist. Man glaubt es. Frau Thatcher, die eine Gläubige war, hat den Satz von Hayek im britischen Parlament nochmal zitiert, sein Hauptwerk, die Verfassung der Freiheit, hochgehalten und gesagt, das ist es, woran wir glauben. Das steht in dem Buch im Übrigen auch. An Wissenschaft als Glaubensartikel. Folgende Dogmen. Erstens sagt die neoliberale Theorie, sie ist nicht einfach nur eine ökonomische Theorie, ursprünglich war sie im Übrigen eine Rechtstheorie, sondern eine Gesellschaftstheorie, die paradoxerweise erklärt, dass die Gesellschaft und Wirtschaft als Ganze gar nicht erkennbar sind. Es sei ein so komplexer Sachverhalt, bestehend aus Millionen von Umständen, die in der Gesamtheit keinem bekannt sind. Das wiederholt er in jedem Buch immer wieder, auch in seiner Nobelrede, also einfach absolut redundant. Jeder Versuch, Vernunft in die Welt zu bringen, von Platon bis zur Französischen Revolution, bis zum Sozialismus etc., zum Scheitern verurteilt. Jeder Versuch, die Gesellschaft rational zu steuern, ob man Auguste Comte nimmt oder Saint-Simon, oder einen Keynes oder wen auch immer zum Scheitern verurteilt, das geht überhaupt nicht. Zu komplex. Und deshalb sagt Herr Hayek über seine Theorie, es sei eine Theorie des Antirationalismus. Gegen jede Vernunft, gegen jede Rationalität gerichtet, antirationalistisch, deshalb eben auch glaubensartig. Man muss es halt glauben. Wer dazugehört, ist gläubig. Der nicht wird verliert im Wettbewerbskampf. Das zweite ist eben dies, dass die Paradoxie, dass eine Gesellschaftstheorie sagt, ich kann eine Gesellschaft nicht erkennen, nur durch einen Glaubensartikel aufgelöst wird. Und deshalb beziehen sich die Neoliberalen auf eine ganz alte Tradition. Und zwar die Tradition der deutschen Gegenaufklärung der Zeit des Wiener Kongresses und die englische Gegenaufklärung, die Kritik der Französischen Revolution. Und deshalb hören Sie bis heute, wenn Neoliberale interviewt werden und die Rede kommt auf die Französische Revolution, dass dann gesagt wird, die Menschenrechte, die Vernunft, man sieht es, wo es geendet hat, bei den Jakobinern im Blut, jeder Versuch, Vernunft in die Welt zu bringen, endet in der Barbarei. Der Antirationalismus wendet sich dagegen. Wenn drittens diese Gesellschaft kein Zusammenhang ist, den man kausal erklären, analog prognostizieren und sozialtechnisch beherrschen kann, nach dem Vorbild der Physik, die Soziologie hieß mal soziale Physik. Wenn diese Gesellschaft in diesem Sinne keine naturgesetzliche Ordnung ist, dann ist die Frage, worin besteht eigentlich dieser soziale Zusammenhang? Wenn er nicht in Ursache und Wirkung in einer gesellschaftlichen Naturgesetzlichkeit besteht und die Neoliberalen antworten, diese Gesellschaft besteht nicht auf der Ebene dessen, was ist und was man deshalb prognostizieren kann, sondern auf der Ebene dessen, was sein soll. Das heißt, es ist ein moralischer, ethischer Zusammenhang. Erstens. Und dieser ethische Zusammenhang ist, weil er irrational ist, ein Zusammenhang bewusstloser Traditionen, die niemand durchschaut, aber an die sich jeder hält. Hat Herr Marx mal gesagt hat, bei den Vordenkern, keine Theorie war je einer Autorität so günstig wie diese um 1814 und es sei die deutsche Theorie des französischen Ancien Regime im Unterschied zur kantischen Philosophie, die Philosophie der französischen Revolution war. Also hier geht es um Traditionen, die einfach bewusstlos wirken, weshalb der Neoliberalismus auch immer daherkommt als Wirtschaftsethik. Also man verhält sich ethisch. Deshalb ist das englische Wort für Gier auch Moral Hazard, also ein moralisches Hasardspiel, eine Ethikverletzung. Dann ist die vierte Bestimmung die, wenn man die Gesellschaft als Ganze und die Wirtschaft als Ganze nicht erkennen kann und man gewissermaßen rational davor steht und nichts begreift, kann man diese Verhältnisse nicht überschreiten, weder in Richtung auf die Entstehung, also das Geschichtsbewusstsein ist nicht vorhanden und die andere Richtung, Utopien gelten eigentlich als Anfang jeder Barbarei. Das Ende der Geschichte, das Ende der Utopie, das Ende einer rationalen, vernünftigen Gesellschaftserkenntnis und Veränderung. Das sind die drei Dinge. Fünftens, was bleibt dem Einzelnen? Die Antwort ist beim Neoliberalismus, wenn es gut läuft, freiwilliger Konformismus gegenüber den blinden Traditionen. Wenn das nicht hilft, äußerer Zwang. Das eine ist gewissermaßen verinnerlichter, das andere ist äußerer Zwang. Sechstens, wenn man in dieser Weise eine Dogmatik hat, die sich durch nichts begründen lässt, die auch gar keine Begründung hat, außer dass man es glaubt oder nicht, passiert das, was alle Glaubensartikel an sich haben. Man unterscheidet zwischen Freund und Feind, denen, die den Glauben teilen und denen, die diesen Glauben nicht teilen. Sieg oder Niederlage, Anpassung oder nicht. Inklusion heißt es in der Soziologie oder Exklusion, also das Ausschließen oder das Einschließen. Konformismus oder das Ausschließen, das kennen wir gegenüber den Asylbewerbern vorher, gegenüber Flüchtlingen auf dem Mittelmeer wird das ja praktiziert, also dieser Ausschluss. Konformismus heißt dann Freiheit durch, auch paradox für manche Ohren sicher, durch Anpassung. Also man muss sich anpassen, man besitzt seine Freiheit darin, sich möglichst gut an die Umstände anzupassen. Und deshalb rekurriert dieser Neoliberalismus immer auf Charles Darwin. Der Krieg der Natur als Krieg der Gesellschaft, Anpassung an undurchschaute Umstände und das Lebewesen, was sich optimal anpasst, siegt im Kampf ums Dasein. Hayek zitiert dies genauso in seinem Hauptwerk über die Verfassung der Freiheit und sagt, es geht bei diesem Anpassungskampf um einen Kampf ums Überleben. Ökonomie ist ein Überlebenskampf und die einen siegen und dann ist die andere Formulierung für die, die dann die Niederlage erleiden, sie werden gnadenlos selektiv ausgemerzt. Die Weltbank hat im Übrigen im Weltentwicklungsbericht über Globalisierung aus dem Jahr 2000 genau diese Formulierung auch übernommen. Passen sich die Entwicklungsländer der Globalisierung nicht an, werden sie gnadenlos ausgemerzt. Das ist direkt aus den Lehrbüchern in den Weltbankbericht übertragen und auch so praktiziert. Dann wäre der nächste Punkt der, dass dieser Kampf um Sieg oder Niederlage bedeutet, dass jeder Versuch, wie ich vorhin gesagt habe, Vernunft in die Welt zu bringen oder die Gesellschaft rational zu steuern, als Anfang jeder Diktatur verstanden wird. Das ist für jeden, der mal klassischen Liberalismus gelesen hat, wo ich immer im Kopf habe, die ganz begeisterte Aussage des deutschen Philosophen Hegel aus der Zeit nach der Französischen Revolution, ein großer Anhänger und Kritiker aber auch der Revolution, der gesagt hat, das sei ein großartiger Sonnenaufgang gewesen und alle denkenden Wesen hätten diese Zeit gefeiert. Dass der Mensch sich auf den Kopf stellt und versucht, Vernunft in die Welt zu bringen und die Verhältnisse vernünftig zu gestalten. sagt dieser neue Liberalismus, das ist der Anfang der Diktatur. Weil ich in dem Moment, wo ich, die Fantasie ist immer, ich tue es, die ist schon diktatorisch eigentlich, wo ich versuche, die Gesellschaft rational einzurichten, ich alle Menschen manipuliere nach meinem Ziel. Und wenn man die Idee der Vernunft und der Verständigung im Sinne einer technischen Manipulation, Massenmanipulation umdeutet, dann stimmt das. Das ist aber nie die Idee der Vernunft gewesen. Und wenn man bei Immanuel Kant oder bei Hegel oder anderen nachguckt, diese Fantasie findet sich dort einfach so überhaupt gar nicht. In diesem Sinne ist letzter Punkt dieser neue Liberalismus dem alten Liberalismus auf den ersten Blick entgegengesetzt. Der alte klassische Liberalismus der Zeit der Französischen Revolution feiert die Vernunft, feiert die Aufklärung, die vernünftige Einrichtung der Verhältnisse, die Freiheit nicht nur eines, sondern aller Menschen, weshalb alle Menschen auch einander gleich sind. Und die Vernunft soll dort herrschen, als sein überindividuelles, den einzelnen Menschen erzogenes, unbewusstes, Hegel hat das mal genannt, List der Vernunft. Wenn man den Neoliberalismus davon absetzen will und gleichzeitig auch sagen will, worin er auch Liberalismus ist und die Tradition übernimmt, ist, dass man sagen kann, das ist List ohne Vernunft. Man fordert jetzt, dass es ein bewusstloses Allgemeines gibt, das aber nicht vernünftig, nicht rational ist, die Freiheit nur einige hat, Ungleichheit hat, an die Stelle der Verständigung, der Aufklärung, den Überlebenskampf setzt und ähnliches. Und wenn das die Logik ist, die hinter diesem Wettbewerbskampf und dem Euro steckt, dann können wir uns ungefähr vorstellen, welche Inhumanität das ist. Und deshalb ist es kein Zufall, und damit schließe ich mal die Hinweise ab auf die Logik dieses Monetarismus und Neoliberalismus, dass dieser Monetarismus zuerst angewendet worden ist in Chile unter dem Diktator Pinochet 1975. Das war, denke ich, das erste Land, was unter monetaristische Diktatur geraten ist. Und zwar in zweierlei Weise, das ist auch gut dokumentiert, und Milton Friedman hat sogar ein Buch herausgegeben mit seinem Briefwechsel mit Pinochet. Das heißt, dieser Monetarismus ist dort mit dieser inhumanen Logik eingeführt worden durch die sogenannten Chicago Boys. Das waren Chilenen, die ab 1957 bei Milton Friedman und seinem Kollegen Haberger in Chicago Monetarismus gelernt haben und der Diktatur zur Verfügung standen. Und als diese monetaristischen Maßnahmen eingeführt wurden, im Zusammenhang, wie wir ja alle wissen, mit einem wirklich mörderischen System, als das also nicht gefruchtet hat, ist Milton Friedman selber nach Santiago gereist, um persönlich einzugreifen und die modellkonforme Umsetzung seiner Theorie zu verlangen, das heißt mehr davon. Er hat dann einige Jahre die Diktatur Pinochet beraten und 1981 gab es in Santiago einen Kongress der neoliberalen Organisation, der sogenannten Montpellerin Society, die 1947 gegründet wurde und die, ich glaube, jetzt 8 oder 9 Nobelpreisträger hervorgebracht hat. Da hat 1981 in einem berüchtigt gewordenen Interview Friedrich August von Hayek der chilenischen Zeitung El Mercurio ein Interview gegeben. Und da werden immer die folgenden Sätze daraus zitiert, vor dem Hintergrund eines wirklich mörderischen Systems, das ein deutsch-chilenischer Ökonom zu jener Zeit, wie ich finde, zu Recht ökonomischen Völkermord nannte. Da hat Friedrich August von Hayek dieser Zeitung El Mercurio Folgendes diktiert: Eine freie Gesellschaft benötigt eine bestimmte Moral, die sich letztlich auf die Erhaltung des Lebens beschränkt. Nicht die Erhaltung allen Lebens. Denn es könnte notwendig werden, das eine oder andere individuelle Leben zu opfern, zugunsten der Rettung einer größeren Anzahl anderen Lebens. Die einzig gültigen moralischen Maßstäbe für die Kalkulation des Lebens können daher nur sein, das Privateigentum und der Vertrag. Das ist also Theorie in dieser Form gewissermaßen in Reinform angewendet und die Umstände entsprechen dieser Logik vollständig. Also wenn man die Wettbewerbsökonomie übersetzt als Überlebenskampf, als Kampf ums Dasein, muss man sich nicht wundern, wenn es dann zu diesen Folgen kommt. Und nun haben wir diese Theorie einmal angewendet in Chile und in den Ländern Lateinamerikas, vor allen Dingen während der Schuldenkrise der 80er Jahre, Dritte Welt, dann in der Zweiten Welt nach 1990 und nun haben wir die Sache selbst hier. Also in der ersten Welt ist dies gewissermaßen angekommen. Und wenn man guckt, welche Folgen diese neoliberale Wettbewerbsökonomie und monetaristische Geldordnung hatte und nimmt sich einzelne Länder vor, dann ist das Wort vom ökonomischen Völkermord ganz angemessen. Insofern, ich kenne mich in Peru zufällig ganz gut aus, dass der peruanische Zentralbankpräsident bei den IWF-Interventionen, die dieses System angewendet haben, in seinem Land regelmäßig vorgerechnet hat, wenn wir Folgendes machen, kostet dies 250.000, 500.000, vielleicht auch 3 Millionen Menschen das Leben von damals 20 Millionen. Das ist schon, macht ungefähr eine Vorstellung, warum die Rede von einem ökonomischen Völkermord hier ganz richtig ist. Also worauf ich hinaus wollte ist, dass wenn ein Preis vergeben wird für einen Euro, der Ausdruck ist einer Wettbewerbsökonomie und dies auf einer höchst inhumanen, antihumanen, antirationalistischen Moral beruht, ist dies natürlich ein Skandal ohnegleichen und jeden Protest, der dagegen geleistet wird, ist unbedingt wichtig. Der letzte Punkt, den möchte ich nochmal skizzieren, wie diese Ordnung sich in der gegenwärtigen Krise durchsetzt. Wir sind jetzt gewohnt, die Euro-Krise auf eine Krise der Staatsfinanzen zurückzuführen. Und wenn man diese Euro-Krise etwas mehr im Zusammenhang sieht, hat man die allgemeine Krise, in die die Weltwirtschaft und vor allen Dingen das Weltfinanzsystem geraten ist, mindestens seit 2007. Wir haben ja alle gelesen, die Krise ging aus vom US-Hypothekenmarkt, so hat es ja der Spiegel immer geschrieben. Wie es dazu gekommen ist und warum, hat niemanden sonderlich interessiert. Und dann hat diese Krise am US-Hypothekenmarkt ausgelöst Konkurse auf der US-amerikanischen Investmentbanken, und mit dem Konkurs von Lehman September 2008 war es denn eine Weltfinanzkrise. Erstens. Zweitens, die Weltfinanzkrise ist zu einer Weltwirtschaftskrise geworden, weil internationale Unternehmen Rationalisierung, Fusionen nur über Kredite finanzieren. Und wenn diese Kredite nicht mehr zur Verfügung stehen, weil das Finanzsystem in der Krise ist, hat man eine Wirtschaftskrise. Das Dritte ist, dass diese Wirtschaftskrise zu einer Währungskrise, unmittelbar zu einer Krise der Staatsfinanzen geworden ist, wie wir alle gelernt haben, weil die Länder, die überhaupt über die Gelder verfügten, mit bis dahin ungekannten Summen das Bankensystem gerettet, das Wirtschaftssystem unterstützt, den Kauf von Autos hier, Abwrackprämie und Ähnliches gestützt. Das sind alles Beträge, was Deutschland betrifft, von vielen hundert Milliarden Euro. Und so hat man die Finanzkrise, die eine Wirtschaftskrise ausgelöst hat, in eine Krise der Staatsfinanzen übertragen. Wenn man eine Krise der Staatsfinanzen hat, dann drückt sich das aus, vor allen Dingen dann, wenn der Staat außen verschuldet ist und nicht bei sich. Die USA waren lange intern verschuldet, aber nun haben sie einen erheblichen Teil Außenschuld gegenüber zum Beispiel China. Dann ist es eine Währungskrise. Das heißt also, diese Defizite im Bereich der Banken, der Krisen, der Wirtschaft und der Staatsfinanzen drücken sich aus in einer Währungskrise. Und dann kann man diese Krise nur noch bewältigen auf globaler Ebene. National wird das schwierig. Wenn der Wettbewerb eine administrative Veranstaltung ist, und alle nationalen Steuerungen und Bestimmungen, ob im Verbraucher- und Umweltschutz, ob in der Kulturpolitik, in der Familienpolitik, ob in der Jugend- oder Industriepolitik, wenn alles dies geschliffen werden muss, weil es wettbewerbsverzerrend ist, dann kommt nur noch dabei heraus, dass nationale Regelungen eliminiert sind und dass diese Wettbewerbsökonomie mit dieser Währung nur noch global funktioniert, was man dann Globalisierung nennt, und deshalb auch nur global eigentlich gegengelenkt werden kann. Deshalb hat Gordon Brown, als er englischer Premierminister noch war, gesagt, was wir brauchen ist Bretton Woods 2. dann ist ein Problem bei der ganzen Krise, dass wenn man das neoliberale Dogma hat, Wirtschaft und Gesellschaft als Ganze kann ich nicht erkennen, dass dann Hayek sagt in seiner Nobellesung ziemlich direkt, dann kann man auch einen Begriff einer Gesamtkrise gar nicht haben. Also wenn man eine Krise hat, auf dieser Voraussetzung ist es die Krise des alten Staatsinterventionismus. Wenn es irgendwo eine Krise gibt, kann sie nur noch darin bestehen, dass entweder nicht genug dereguliert ist, der Staat immer noch eingreift oder die Gewerkschaften zu stark sind oder das Einzige, was im Wettbewerb überhaupt dysfunktional sein kann, der Einzelne. Mit seiner Gier, überbordenden Konsumansprüchen, will alles haben, möchte es Kredit finanzieren, das ist natürlich destruktiv, wenn sich einzelne Leute so verhalten. Und wenn sich, was einzelne Leute betrifft, einzelne Länder so verhalten, die mehr Waren importieren als exportieren, mehr konsumieren als produzieren, und wenn es einzelne soziale Klassen sind, die überhaupt nichts mehr produzieren, sondern nur konsumieren, sprich Arbeitslose oder relativ Arme, dann ist dies unbedingt zu korrigieren. Also in diesem Sinne gibt es nur die Möglichkeit, die Krise zu erklären, weil man ja sagt, die Wettbewerbsökonomie an sich kann gar nicht in die Krise geraten, und zwar deshalb nicht, weil wir gar keinen Begriff davon haben. Also kann es nur der Sozialstaat sein oder die Gewerkschaften oder der Einzelne mit Schuld. Also die gierigen Banker, wir alle sind zu gierig, habe ich gelesen bei der letzten Krise. Also, aber das System ist an sich in Ordnung. Man kann eigentlich auf eine Krise dieses Wettbewerbs nur mit mehr Wettbewerb und auf eine Krise des Euro nur mit mehr entsprechenden Auflagen reagieren. Das heißt ausgeglichene Haushalte, Reduktion des öffentlichen Schuldenstandes und so weiter. In diesem Sinne ist in der Europäischen Union diese Krise natürlich angekommen, und zwar in den Ländern, die bei ihrem Beitritt zur Europäischen Union relativ unterentwickelt waren, bevor die Mittel- und Osteuropäer beigetreten sind. Also als Irland 1973 in die EG kam, haben wir gesagt, das ist das erste Drittweltland in der EG. Alle anderen Länder vorher waren ungefähr gleich entwickelt. Als Griechenland 1981 dazu kam, hatte Griechenland die Diktatur hinter sich und damit auch ein System, wo man sagen musste, das war relativ unterentwickelt. Und Spanien und Portugal, als sie 1974, 75 ihre Diktaturen abgeschüttelt hatten, waren zu einem ganz erheblichen Teil nach den Jahrzehnten dieser Diktatur, Salazar oder Franco, jedenfalls im Inneren der Länder, noch halb im Mittelalter, wie Ökonomen berichten. Und so gesehen ist es auch kein Wunder, dass diese Länder, die dringend eine sogenannte Nachmodernisierung machen mussten und deshalb auch relativ hoch verschuldet waren, damit sie überhaupt sich integrieren, auch die ersten sind die Kippen. Und dann haben diese Länder noch einen Nachteil, dass sie nun seit 2004, 2007 Konkurrenz haben von Ländern, die noch niedrigere Löhne anzubieten haben. Das heißt, die portugiesischen Arbeiter sind verglichen mit den rumänischen noch viel zu teuer. Und Rumänien hat gegenüber Portugal den Vorteil, dass ein Sozialstaat schon mal gleich gar nicht vorhanden gewesen ist. So gesehen haben wir bei diesen Ländern in dieser Krise diese Verlagerung vom Finanz- zum Wirtschaftssystem zur Krise der Staatsfinanzen. Das ist das, was wir jetzt haben. Also erhebliche Abweichungen von den sogenannten Konvergenzkriterien. Und wir haben innerhalb dieser Länder bestimmte soziale Klassen, die besonders betroffen sind, und die habe ich schon genannt. Also wenn man sagt, die Deregulierung richtet sich gegen den Sozialstaat und Gewerkschaften, weiß man auch, um welche sozialen Gruppen es geht. Abhängig Beschäftigte, Arbeiter, Angestellte, Arbeitslose, relativ Arme. Das sind die, die nach dieser neoliberalen Interpretation paradoxerweise überkonsumieren, weshalb sie eigentlich weniger haben müssen. So, das ist die Logik. Dann hat die Europäische Union ja bisher oder zukünftig in drei Formen darauf reagiert. Das erste ist März, Mai 2010. Das war noch relativ unorganisiert auf bilateraler Ebene. Eine Finanzhilfe an Griechenland mit den entsprechenden Auflagen, 110 Milliarden Euro, und die Auflagen sind ja bekannt. Also Reduktion der öffentlichen Neuverschuldung, Reduktion der öffentlichen Gesamtverschuldung, Liberalisierung des Arbeitsmarktes, Reduzierung aller sozialstaatlichen Leistungen, Entlassung aus dem öffentlichen Dienst, Reduktion von Löhnen und Gehältern im öffentlichen Wesen und so weiter, also Reduktion des Konsums, dann Steigerung der Produktion durch Reduktion des Konsums noch, das machen alle Länder auch, ist ihnen aufgetragen, Erhöhung der Mehrwertsteuer, das ist ja die Konsumsteuer schlechthin, die eigentlich den Gesamtkonsum am besten betrifft, weshalb sie die Armen besonders betrifft. Das ist also erstmal auf bilateraler Ebene. Eine zweite Ebene, die wir im Moment haben. Und zwar wurde im Mai 2010 eingerichtet der European Financial Stability Facility, EFSF abgekürzt, und hat gewissermaßen die Griechenlandhilfe institutionalisiert. Das Ganze ist eine Zweckgesellschaft, sitzt in Luxemburg und datiert bis 2013, und dann kommt eine andere Institution. Und diese Institution ist also mit einigen 100 Milliarden Euro ausgestattet. Und zwar wird hier gesagt, nach diesem sogenannten Rettungsschirm oder Rettungsfonds garantieren alle Euro-Länder für 440 Milliarden Euro als Vergabe an die Krisenländer. Dann können die Krisenländer weiterhin Mittel aus dem europäischen Haushalt in Anspruch nehmen, und der Internationale Währungsfonds legt 250 Milliarden Euro obendrauf, und dann hat man ein Gesamtpaket von 750 Milliarden Euro. Seiten der EU 500 Milliarden, IWF 250 Milliarden. Und wenn Sie fragen, was Deutschland damit zu tun hat, für die 500 Milliarden garantiert oder steht gerade die Bundesrepublik Deutschland zu 27%, und für die IWF-Mittel steht die Bundesrepublik Deutschland gerade mit knapp 6%. Das ist ihr Anteil an der IWF-Quote und das andere an der Euro-Quote. Das entspricht auch der Wirtschaftsleistung. Das ist einfach so. Dann ist das, was im Moment diskutiert wird oder wovon gesagt wird, dass es wohl im Juni verabschiedet wird, der europäische Stabilisierungsmechanismus, der diesen EFSF an 2013 ablösen soll. Und der ist ausgestattet auch mit etwa 700 Milliarden Euro, mit einem Grundkapital, das hat die vorherige Fazilität nicht, von 80 Milliarden, Kreditgarantien über 420 und der IWF hat dann Sonderziehungsrechte in der Höhe von 250 Milliarden Euro dazugenommen. Nun hat man diese Gelder ja zuerst an Griechenland und dann 85 Milliarden an Irland und neuerdings 78 Milliarden wohl an Portugal vergeben und Spanien behauptet, wie Portugal vorher, wir schaffen es aus eigener Kraft. Das heißt, wir machen diese sogenannten Reformen mal im Vorwege und nehmen besser Kleingeld. Das war schon immer schlau, das Geld nicht zu nehmen von Institutionen dieser Art. Andere Länder haben deshalb auch den Gang zum IWF immer verliehen. Und die entsprechenden Auflagen gegenüber Griechenland sind nun, werden jedenfalls, wenn man die Medien anguckt, sehr paradox bewertet. Auf der einen Seite kann man überall lesen, also egal welche Zeitung man nimmt, also die Griechen, die Iren, die Portugiesen, die Spanier haben über ihre Verhältnisse gelebt, wir ja auch. Das haben wir alle gelernt, über die Verhältnisse gelebt, sonst wäre man ja nicht verschuldet. Und man muss nun Konsum und Produktion wieder in Übereinstimmung bringen. Und deshalb die entsprechenden Auflagen zur Konsumreduktion machen. Wenn man das macht, ist aber auch in den Medien einheitliche Auffassung, obwohl niemand eigentlich sagt, dass es sich anders verhält und dass man wohl sparen muss. Niemand sagt ja, bei wem? Es wird ja nur bei bestimmten Gruppen gespart. Das steht eigentlich in keiner Zeitung so richtig. Also wir müssen sparen, aber bestimmte soziale Klassen sind halt doch stärker betroffen als andere, die überhaupt nicht betroffen sind. Und bestimmte Staaten doch auch etwas mehr als andere. Also wenn man das macht, sagen dieselben Ökonomen, die das für unausweichlich halten, ja, aber eigentlich macht man damit jeden Binnenmarkt kaputt und wirkt die Wirtschaft ab. Und dann ist die Frage, was tun? Also wenn man auf der einen Seite sagt, zurück zum Staatsinterventionismus geht nicht, der alte Liberalismus ist seit 200 Jahren tot, wir haben auch nichts anderes und der Neoliberalismus hat sich als Antwort ja eigentlich auch einigermaßen schlüssig durchgesetzt, sonst hätte er sich ja nicht durchgesetzt. Und die Antwort ist dann Wettbewerb und ausgeglichene Haushalte zur Sicherung des Euro. Und man sagt dann auf der anderen Seite, macht das aber die Wirtschaft kaputt, dann heißt es, man weiß eigentlich nicht wohin. Also wenn die Frage ist, welche Alternativen da sind, gibt es im Moment vier und die sind alle nicht gangbar. Die Alternative 1 ist, Griechenland tritt aus dem Euro aus und führt die Drachma ein. Das wäre eine Katastrophe für die neu eingeführte Drachma und für den Euro auch nicht gut. Das zweite ist, dass man dann Griechenland neue Kredite gibt. Das hat man beim IWF auch oft gemacht und hat verschuldeten Ländern Kredite gegeben, um ihren Schuldendienst nachzukommen. Es ist, wenn man es plakativ macht, so, dass man sagen kann, Griechenland ist zu einem guten Teil bei der Commerzbank oder bei der Deutschen Bank verschuldet. Und man gibt jetzt Griechenland das Geld aus den deutschen Steuerkassen, damit Griechenland es an die Deutsche Bank weiterreicht. Das könnten wir eigentlich auch klar selbst machen. Der Nachteil ist, außer dass das ein Verfahren ist über Umwege, vor allen Dingen der, dass wenn man einen Kredit nicht vergibt, unter der Bedingung, dass dieser Kredit für produktive Investitionen eingesetzt wird, dass man damit sofort die Schulden nur erhöht und die Schuldenspirale immer schneller läuft. Also geht auch nicht. Die dritte Möglichkeit ist die Umschuldung. Da ist man im Moment sehr am Diskutieren, ob das machbar ist. Also Herr Scholz bemerkt langsam, dass die Deutschen unruhig werden, weshalb er sagt, man sollte auch die Geschäftsbanken als Gläubiger mit beteiligen. Die Antwort ist aber darauf immer die, dass wenn man das macht, die Banken, die man einst vor der Krise retten wollte, wieder in die Krise geraten. Und was dann? Und der letzte Punkt, von dem manche Ökonomen sagen, unter anderem ein ganz prominenter Hamburger, ist aber auch schwierig und der ist eigentlich, wird jedenfalls auf der politischen Ebene, glaube ich, gar nicht wirklich, also höchstens im Hinterzimmer diskutiert, Schuldenschnitt. 50%, 60% der Schulden total abschreiben, als Schulden bei gläubiger Staaten, bei gläubiger Banken, das gibt eine Totalkrise woanders. Also wenn man das macht. Also das sind ungefähr die Szenarien, über die im Moment diskutiert wird. Also die Sache ist einigermaßen hoffnungslos. Unter den neoliberalen und monetaristischen Voraussetzungen. Und wenn man dies so macht, dann gerät das System, das einmal eine Krise überwinden wollte, selbst in eine viel tiefere und es zeichnet sich nichts weiter ab. Und das macht im Übrigen einen Protest auch schwierig. Der alte Liberalismus, hat Herr Marx mal gesagt, war ein Liberalismus der Aufklärung und einer sozialen Utopie, die über die bestehende Gesellschaft auf die neue hinausweist. Der Neoliberalismus hat genau diese Hoffnung liquidiert. Und wenn man unter neoliberalen Bedingungen eine Kritik übt, muss man sich immer vergegenwärtigen, dass jede Kritik von den Verhältnissen, die kritisiert werden, auch hervorgebracht wird. Und wenn die Verhältnisse in gar keiner Weise auf die Geschichte und auf eine Utopie vorgreifen, dann wird es mit jeder Kritik schwierig und das weiß man nicht erst seit heute. Dafür gibt es Debatten vom Marxismus der Zweiten Internationalen bis zur Dialektik der Aufklärung und so weiter. Wo ist noch die Möglichkeit einer Kritik? Und das stellt sich heute schon ganz erheblich. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass wenn hier jetzt der Präsident der Europäischen Zentralbank und damit der Euro einen Preis bekommt zur europäischen Integration, die unter diesen Bedingungen ein Kampf ums Überleben ist nach den Vordenkern, dann wird hier eine Währung und eine Wirtschaftsordnung geehrt, die eine Integration macht durch eine tiefe Desintegration und europäische Widersprüche schafft und deshalb auch die Idee des Friedens, die dahinter steckt, hinter der Preisverleihung, eigentlich ad absurdum führt. Und deshalb ist eine Kritik, ein Protest dagegen, denke ich, ebenso notwendig, wie aber auch wirklich schwierig. Und diese Schwierigkeit müsste man reflektieren, ehe man denkt, man könnte hier aus dem Hut Alternativen zaubern. Did you ever have a buddy who said, listen, Pard, if you want to do some living, get a credit card. To meet the monthly payment may be mighty hard, but you'll do a lot of living on a credit card. Sis, boom, diddle-daddle, sis, boom, bah. Yeah, you can do a lot of living on a credit card. Well, I mailed my application blank, and what do you know? I received my magic ducat not so long ago. Tain't easy keeping track of all the things that you buy when the bird behind the counter is a real nice guy. Sis, boom, diddle, daddle, sis, boom, bah. You can do a lot of living on a credit card. I went window shopping yesterday, and did I goof? Bought a cute new compact car, I had a park on the roof. Sachzwang FM lebt noch nicht auf der Kreditkarte. Trotzdem haben wir uns heute 2 Stunden lang mit Nationalökonomie und so etwas beschäftigt. Yeah. 2011 wurde in Aachen der Karlspreis symbolisch an den Euro verliehen, in der Person von Jean-Claude Trichet, dem damaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Und anlässlich dieser Verleihung hat Gerhard Stapelfeld den Vortrag gehalten, den wir gerade gehört haben. Wir sind der Euro. Im Mai 2011 war das. Und man könnte die ganze Sendung, den ganzen Vortrag auch betiteln: Triumph in der Verheerung. Wessen Triumph? Natürlich der des Neoliberalismus, die EU und der Euro. Ideologie und Praxis des Neoliberalismus. My creditors are threatening to clobber me hard, and they all clamp down a limit on my credit card. Sis, boom, diddle, daddle, sis, boom, bah. Now I can't do no more living on a credit card. Und damit verabschiedet sich auch Sachzwang FM. Bis zum nächsten Mal, wenn der ideologische Staubsauger wieder saugt. Tschüss. Back to heaven where life ain't so hard, and they don't impose no limit on your credit card. Sis, boom, diddle, daddle, sis, boom, bah. Up in heaven there's no limit on your credit card. Credit card.